Die Gebietsgesellschaft in Liaoning und Mittel- und Südchina vom Generalverband der China-Koreaner warfen jüngst jeweils in einer Erklärung und einer Sprechstellungnahme den rechtsradikalen Massenmedien Südkoreas, Joseon Ilbo, Chungang Ilbo und Daily NK, die Lügenpropaganda vor. Die Organisationen verurteilten, dass diese Medienanstalten mit ihren boshaften Demagogien und Falschmeldungen die Demokratische Volksrepublik Korea politisch provozieren und nur die unverzeihlichen Verbrechen gegen die Nation begehen.